Abschnitt 28 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, dritter Teil. Der Mord. Die gewaltige Bestürzung, die mich übermannt hatte, verhinderte selbst den Versuch, meine Gedanken zu sammeln. Ich fühlte bloß, dass ein kalter Schmerz wie mit eisernen Fingern mein Herz zusammenpresse. Vor meinem Bewusstsein erhoben sich mit halluzinierender Lebendigkeit Sternis riesenhafte Gestalt, sein unerbitterlich gelassenes Gesicht. Alles Übrige versank in schweren, nächtlichem Chaos. Wie ein Automat verließ ich die Bibliothek und bestieg mein Luftschiff. Der durch den raschen Flug erzeugte kalte Wind hüllte mich wie ein Mantel ein und erweckte in mir auf irgendeine Art einen neuen Gedanken. Einen Gedanken, der gleichsam in meinem Bewusstsein erstarrte und in mir die Gewissheit hervorrief, eines müsse geschehen. Heimgekehrt ging ich daran, den Gedanken zu verwirklichen. All dies geschah schier mechanisch, als handelte nicht ich, sondern ein anderer. Ich schrieb dem Leiter des Fabrikrates, dass ich auf einige Zeit meine Arbeit aufgebe. Enno, sagte ich, wir müssten uns vorläufig trennen. Sie blickte mich beunruhigt, forschend an. Erblasste, sprach jedoch kein Wort. Bloß im Augenblick des Abschieds fragte sie, ob ich nicht Nella sehen möchte. Ich verneinte und küsste Enno zum letzten Mal. Dann versank ich in ein dumpfes, tödliches Grübeln. Kalter Gram ließ mich erschaudern. Zerriss meine Gedanken. Von Nettis und Mannys Reden war mir bloß eine blasse, gleichgültige Erinnerung geblieben, als wären sie etwas Unwichtiges, Uninteressantes. Nur ein einziges Mal durchzuckte mein Gehirn die Erkenntnis, also deshalb verließ mich Netti. Von dieser Expedition hängt alles ab. Hingegen hatte ich Sternis Worte und sogar ganze Sätze seiner Rede getreu im Gedächtnis behalten. Das Unvermeidliche muss begriffen werden. Einige Millionen Zellenwesen. Die völlige Ausrottung der Erdenmenschheit. Er wurde von einer schweren psychischen Krankheit befallen. Doch vermochte ich weder Zusammenhänge noch einen Ausweg zu finden. Bisweilen erschien mir die Ausrottung der Erdenmenschheit als eine bereits vollzogene Tatsache. Aber auf unklare, abstrakte Art. Mein Schmerz wurde größer und in mir erwachte der Gedanke, dass an dieser Ausrottung ich die Schuld trage. Dann wieder sah ich ein, dass ja noch nichts geschehen war. Vielleicht niemals etwas derartiges geschehen würde, aber selbst das vermochte nicht meinen Kummer zu lindern. Ich konstatierte bei mir, alle werden sterben. Auch Anna Nikolajewna und der Arbeiter Wanja und Netti. Nein, Netty bleibt am Leben, sie ist ein Marsmensch. Sonst aber werden alle sterben. Doch ist dies nicht grausam, denn sie werden nicht leiden. So sagte Sterni. Alle werden sterben, weil ich erkrankte. Das bedeutet, dass ich daran die Schuld trage. Zerrissene, schwere Gedanken erstarrten in meinem Bewusstsein, kalt, reglos. Und sogleich mit ihnen schien die Zeit stehen zu bleiben. Auf mir wuchtete eine schwere, qualvolle, nicht abzuschüttelnde Last. Die Gespenster befanden sich nicht außerhalb meiner selbst. In meiner Seele hockte ein einziges schwarzes Gespenst, und dieses Gespenst bedeutete für mich alles. Ich sah kein Ende der Qual, war doch die Zeit stehen geblieben. Der Gedanke an Selbstmord suchte mich heim, drang aber nicht völlig in mein Bewusstsein. Der Selbstmord erschien mir nutzlos und öde. Konnte er denn meinen schwarzen Gram heilen? Ich vermochte nicht an den Selbstmord zu glauben, weil ich den Glauben an mein Sein verloren hatte. Qual, Kälte und Hass existierten. Aber mein Ich verlor sich in ihnen wie etwas Richtiges, unsäglich Kleines. Es gab kein Ich. Es kamen Augenblicke, da meine Stimmung so unerträglich war, dass in mir der wilde Wunsch erwachte, mich auf meine ganze Umgebung zu stürzen, auf Lebendiges und Todes alles zu zerschlagen, zu zerreißen, zu vernichten, damit davon auch nicht die geringste Spur zurückbleibe. Doch besaß ich noch genügend Verstand, um zu wissen, dass dies sinnlos und kindisch wäre. Ich biss die Zähne zusammen und beherrschte mich. Ohne Unterlass umkreisten meine Gedanken Sterni. Sein Bild haftete starr in meinem Bewusstsein, war der Mittelpunkt aller Qualen und Leiden. Allmählich, äußerst langsam, kristallisierte sich um diesen Mittelpunkt ein Entschluss heraus, der immer klarer und fester ward. Ich muss Sterni sehen. Weshalb, aus welchem Grund ich ihn sehen wollte, vermochte ich nicht zu sagen. Ich wusste bloß, dass ich es tun müsse. Zugleich aber fiel es mir qualvoll schwer, die auf mir lastende Starre und Unbeweglichkeit zu durchbrechen, um meinen Entschluss auszuführen. Ich begab mich in den großen Observatoriumssaal und sprach dort zu einem Arbeiter. Ich muss Sterni sehen. Der Genosse ging, um Sterni zu rufen, kehrte nach wenigen Augenblicken zurück und erklärte, Sterni sei eben mit der Prüfung eines Instrumentes beschäftigt. Er werde in einer Viertelstunde frei sein und ich möge so lange in seinem Arbeitszimmer warten. Der Genosse führte mich ins Arbeitszimmer. Ich setzte mich in einen Lehnstuhl vor den Schreibtisch und wartete. Der Raum war voll der verschiedensten Apparate und Maschinen, von denen ich einige kannte, während mir die anderen fremd waren. Meinem Lehnstuhl gegenüber ragte ein Instrument mit einem schweren Metallstativ auf, an dessen Enden sich drei Messer befanden. Auf dem Tisch lag ein offenes Buch über die Erde und deren Bewohner. Ich begann mechanisch darin zu lesen, hielt aber schon nach den ersten Zeilen inne und versank in ein dem früheren ähnliches Grübeln. In meinem Innern fühlte ich zusammen mit der alten Qual eine unbezwingliche, fast krampfartige Erregung. So verging die Zeit. Auf dem Korridor wurden schwere Schritte vernehmbar. Die Tür öffnete sich und Sterni betrat das Zimmer. Auf seinen Zügen lag der gewöhnliche, gelassen beschäftigte Ausdruck. Er setzte sich in den Lehnstuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches und blickte mich fragend an. Ich schwieg. Er wartete noch einen Augenblick, wandte sich dann an mich mit der Frage, »Womit kann ich Ihnen dienen?« Ich verharrte noch immer stumm, starrte ihn an, als wäre er ein lebloser Gegenstand. Er zuckte kaum merklich die Achseln und lehnte sich abwartend im Lehnstuhl zurück. »Nettis Mann«, sprach ich schließlich halbbewusst, mit Anstrengung, mehr zu mir selbst als zu ihm. »Ich war Nettis Mann«, verbesserte er mich gelassen. »Wir haben uns bereits vor langer Zeit getrennt.« »Die Ausrottung wird nicht grausam«, stammelte ich langsam, fast unbewusst, jenen Gedanken Ausdruck verleihend, die mein Gehirn durchwirbelten. »Also darum handelt es sich«, meinte er ruhig. »Jetzt ist doch davon nicht mehr die Rede. Es wurde, wie Sie ja wissen, ein völlig anderer Beschluss gefasst.« »Ein anderer Beschluss«, wiederholte ich mechanisch. »Was meinen damaligen Plan anbelangt«, fuhr Sterni fort, »so muss ich zugeben, dass ich ihn noch nicht gänzlich aufgegeben habe. Doch bin ich von seiner Richtigkeit nicht mehr so fest überzeugt.« »Nicht mehr so fest«, wiederholte ich abermals. »Ihre Genesung und Ihre Teilnahme an unserer Gemeinschaftsarbeit haben zum Teil meine Argumente widerlegt.« »Ausrottung, zum Teil«, murmelte ich, »und das ganze von mir empfundene Leid und Weh mochten wohl aus meiner unbewussten Ironie klingen.« Sterni erblasste, schaute mich bekümmert an, dann trat Schweigen ein. Jählings presste die kalte Hand des Schmerzes mit übermächtiger, ungeahnter Kraft mein Herz zusammen. Ich warf mich in den Lehnstuhl zurück, um den in mir aufsteigenden, wahnsinnigen Schrei zu unterdrücken. Meine Finger umklammerten krampfhaft etwas Hartes, Kaltes. Ich fühlte in der Hand eine schwere Waffe. Mein Kummer verwandelte sich in sinnlose Verzweiflung. Ich schnellte vom Lehnstuhl empor und führte gegen Sterni einen gewaltigen Schlag. Eines der drei Messer fiel auf ihn nieder. Ohne einen Laut stürzte er zur Seite, wie ein lebloser Körper. Ich rannte auf den Korridor hinaus und sprach zum ersten mir begegnenden Genossen. Ich habe Sterni getötet. Der Genosse erbleichte und eilte ins Arbeitszimmer. Dort musste er sich wohl auf den ersten Blick überzeugt haben, dass es hier keine Rettung mehr gebe, denn er kehrte sofort zu mir zurück. Er führte mich in seine Stube, beauftragte einen anderen Genossen, telefonisch einen Arzt zu berufen und sich dann zu Sterni zu begeben. Wir blieben allein zurück. Anscheinend konnte er sich nicht entschließen, mit mir zu sprechen. Ich selbst brach das Schweigen, indem ich ihn fragte: »Ist Ennu hier?« »Nein«, entgegnete er, »sie fuhr für einige Tage zu Nella.« Wir schwiegen abermals, bis sich der Arzt einfand. Er versuchte, mich über das Vorgefallene zu befragen, doch erwiderte ich, ich wolle nichts sagen. Dann brachte er mich in die nahegelegene Heilanstalt für Geisteskranke. Hier stellte man mir ein großes, behagliches Zimmer zur Verfügung und ich wurde lange Zeit nicht belästigt. Etwas Besseres konnte ich mir gar nicht wünschen. Für mich erschien jetzt die Lage völlig geklärt. Ich hatte Sterni getötet und dadurch alles vereitelt. Die Marsbewohner sahen nun an einem lebendigen Beispiel, was sie von einer Annäherung an den Erdenmenschen erwarten durften. Sie sahen, dass sogar jener, den sie für befähigt gehalten hatten, ihr Leben zu teilen, ihnen nichts anderes zu bringen vermocht hatte als Gewalt und Tod. Sterni war tot, aber seine Idee feierte ihre Auferstehung. Die letzte Hoffnung entschwand. Die Erdenwelt war verdammt, und an all dem trug ich die Schuld. Nach dem Mord kreisten diese Gedanken in meinem Gehirn, beherrschten es zusammen mit der Erinnerung an meine Tat. Anfangs eignete der kalten Gewissheit eine Art Beruhigung, dann aber steigerten sich Qual und Schmerz ins Grenzenlose. Ich empfand gegen mich selbst die heftigste Abneigung, fühlte mich als Verräter an der ganzen Menschheit. Einen Augenblick lang empfand ich die unklare, leise Hoffnung, die Marsbewohner würden mich töten. Doch erkannte ich dann, ich müsse sie allzu sehr ekeln und dass ihre Verachtung für mich sie daran hindern würde. Freilich verbargen sie ihre Abneigung gegen mich. Dennoch bemerkte ich sie trotz all ihrer Bemühungen genau. Ich weiß nicht, wie viel Zeit auf diese Art verstrich. Endlich betrat der Arzt das Zimmer und teilte mir mit, ich solle mich auf die Rückkehr nach der Erde vorbereiten. Ich glaubte, dies bedeutete ein verschleiertes Todesurteil. Doch empfand ich keinen Wunsch, mich dagegen zu wehren. Bat nur, mein Leichnam möge von allen Planeten so weit wie möglich geworfen werden, damit ich diese nicht verunreinige. Die Eindrücke der Rückreise sind äußerst unklar und verschwommen. In meiner Umgebung sah ich keine bekannten Gesichter, sprach auch mit niemandem. Mein Bewusstsein war zwar nicht getrübt, doch bemerkte ich nichts von meiner Umgebung. Mir war alles einerlei. Ende von Abschnitt 28.